Kapitel 3 Die Nachfahren der Feinde. Von den Feinden lernen. Geschichtsbücher sind voll von Kriegen. Dasselbe gilt für Fantasy-Romane, in denen Zauberer zu ihren ganz speziellen Waffen greifen, magischen Elixieren und geheimen Beschwörungsformeln. Auch in Spielen geht es oft um Krieg. Manche Kinder verbringen viele Stunden pro Woche mit Kriegsspielen. Vielleicht hast du auch Spiele auf deinem Computer, in denen du als Kriegerin oder Krieger durch antike Königreiche reisen und Feinde mit dem Schwert ausschalten musst. Oder Spiele, die dich im Raumschiff durch die Galaxie schicken, zu Lasergefechten mit Außerirdischen. Schon lange vor der Erfindung des Computers spielten Kinder mit Plastikpistolen, Holzschwertern oder Spielzeugsoldaten Krieg. Vor über 1000 Jahren wurde in Indien das Schachspiel erfunden, bei dem zwei Armeen so lange gegeneinander kämpfen, bis einer der beiden Könige geschlagen ist. Das Spiel wurde später von den Persern übernommen. Das Wort Schachmatt stammt vom persischen Begriff Schah-Mat, was so viel bedeutet wie »Der König ist tot«. Aber natürlich gab es im Lauf der Geschichte auch jede Menge echte Kriege. Und in denen wurde nicht nur gekämpft und getötet. Nein, jeder Krieg brachte auch viele Begegnungen mit sich. Denn wie auf dem Markt trafen auch in Kriegen Menschen aus verschiedenen Königreichen oder Ländern aufeinander. Und diese Begegnungen veränderten die Menschen. Sie sahen, welche Waffen ihre Feinde benutzten und begannen, ähnliche Waffen zu bauen. Sie sahen auch, was ihre Feinde aßen, welche Kleidung sie trugen, welche Spiele sie spielten und welche Götter sie verehrten. Und gelegentlich übernahmen sie auch diese Gewohnheiten. Es kam vor, dass Menschen die wichtigsten Dinge des Lebens von ihren schlimmsten Feinden lernten. Die zwei Armeen, die sich in einer Schachpartie gegenüberstehen, lernen dagegen nichts voneinander. Sie kämpfen einfach nur so lange, bis eine Seite den gegnerischen König getötet hat. Damit endet das Spiel. Und wenn du in einem Computerspiel auf Außerirdische schießt, lernst du auch nichts von ihnen und sie nichts von dir. Du versuchst nur, möglichst viele von ihnen zu töten, ehe sie dich töten. Hast du dich jemals gefragt, was mit den Außerirdischen passiert, wenn der Kampf vorbei ist? Oder was die besiegten Schachfiguren machen, nachdem ihr König gefallen ist? Und was passiert im echten Leben, wenn sich Länder bekriegen? Um das zu verstehen, kehren wir noch einmal ins antike Karthago zurück, in die Zeit, als die römischen Legionen dort eintrafen.